Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die traurige Prinzessin. Platz gemacht für den neuen König im Schloss! Nicht, wenn ich Erster werde! Rubble und Chase stürmten hintereinander einen Hügel vor der Einsatzzentrale hinauf. Ich werde der neue König! Wurden aber von Marshall überholt. Doch da stolperte er auch schon über einen Spielzeugknochen und kugelte den Hügel wieder hinunter. Das hast du dir so gedacht! Sky nutzte diesen Moment. Schon war sie oben. Und steckte stolz eine Fahne vor die Sandburg, die sie gemeinsam mit ihren Freunden auf dem Hügel gebaut hatte. Ich bin die Königin im Schloss! Die drei verbeugten sich vor ihr. Eure Hoheit? Ein Stück entfernt von der Abenteuerbucht lag die Stadt Bellenburg. Sie war ziemlich groß und von einem breiten Fluss umgeben. An einem der Ufer stand ein Schloss mit vielen Türmen und einem Burggraben drumherum. Dort lebten der Graf von Bellenburg und die Prinzessin. Alle mal herhören, eure Prinzessin zeigt euch den neuen Thron von Schloss Bellenburg. Der stand im Thronsaal des Schlosses und war mit bunten Perlen, Blumen und vielen Luftballons geschmückt. Ist der nicht schön? Das habe ich ganz alleine gemacht. Ein Prachtstück. Prinzessin, euer künstlerisches Talent entzückt mich immer wieder. Ihr habt ja sogar die Bodenverankerung geschmückt. Allerdings. Danke sehr. Mit roten Schleifen. Ich habe viele Tage gebraucht, damit es richtig schön wird. Und eines Tages werdet ihr den Thron als Königin besteigen. Und alle Bewohner von Bellenburg werden euch gehorchen. Das hörte Schnuffinchen, die kleine weiße Hündin der Prinzessin, gar nicht gern. Ich wäre so gern die neue Königin. Es wäre schön, wenn die Bewohner von Bellenburg auf mich hören müssten. Oh, ich kann nicht anders, ich muss da drauf. Mit einem Satz sprang Schnuffinchen auf den goldenen Thron. Du kleiner Frechdachs! Doch die Prinzessin hob sie sofort wieder herunter. Da hast du nichts zu suchen, das weißt du doch. Es tut mir leid, meine Prinzessin. Er ist so wunderschön. Ich musste ihn mir aus der Nähe ansehen. Können wir vielleicht ein Foto von dem Thron machen? Oh ja, gute Idee. Ich hole den Fotoapparat. Ich hab schon alles vorbereitet. Ein Diener betrat den Thronsaal und trug eine große Kamera herein. Es ist schön, wie aufmerksam du bist. Der Thron ist genauso geworden, wie ich ihn haben wollte. Schnuffinchen beugte sich zu ihrem Spielzeugfrosch hinunter. Es ist soweit, Balduin. Endlich machen wir das, was ich mir so lange gewünscht habe. Gut, Sie können dann das Foto machen. Der Diener drückte auf den Auslöser. Und im Nu war alles voller lilafarbenem Rauch. Gutgütiger, was ist das denn? Sehr gut sogar. Denn die kleine Hündin betätigte gerade einen Knopf an der Seite ihres Frosches. Und die Bodenverankerungen des Thrones lösten sich. Der wurde von den Luftballons mitsamt Schnuffinchen und Balduin emporgehoben und schwebte durch eine geheime Öffnung in der Decke hinaus. Ich kann nichts sehen! Schnuffinchens Plan war aufgegangen. Hurra, wir haben es geschafft! Wir haben den königlichen Thron! Wenn ein Hund wie ich hier nicht Königin sein darf, dann macht mich dieser Thron eben woanders zur Königin. Auf Nimmerwiedersehen, Krähe! Aber das hörte die schwarze Krähe auf dem Schlossturm gar nicht gern und bohrte ihren Schnabel in einen Luftballon nach dem anderen. Hey, husch, verschwinde! Wow. Aber da ging es für den Thron bereits abwärts. Und er landete mitten auf dem Schlossturm. Nein! Jetzt muss ich mir was anderes überlegen, wie ich den Thron aus Bellenburg rausbekomme. Unten im Thronsaal hatte sich der lilafarbene Rauch wieder verzogen. Schnuffinchen, meine Süße, wo bist du? Mein armes, hilfloses Schmusehündchen ist weg. Ebenso wie der königliche Thron. Wie sollt ihr ohne Thron Königin werden? Das kann ich nicht. Und ich hatte mir so viel Mühe mit dem Schmücken gegeben. Bei einer so überaus wichtigen Angelegenheit können wir nur eines tun. Wir rufen die Paw Patrol. Aber Schnuffinchen hatte gelauscht. Na bitte, jetzt weiß ich, wie ich meinen Thron transportieren kann. Vor der Einsatzzentrale der Abenteuerbucht füllte Ryder gerade die Trinknäpfe der Fellfreunde mit frischem Wasser. Wer von euch hat Durst, Freunde? Wer möchte etwas? Alle wollten. Spielen machte nämlich durstig. Ihr habt alle Durst. Ryder schaute auf sein Pawpad. Hallo, Graf von Bellenburg. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ich fürchte nicht, Ryder. Jemand hat den größten Schatz von Schloss Bellenburg entführt. Den königlichen Thron! Und auch mein liebstes Schmusehündchen. Wenn ihr es nicht wiederfindet, werde ich nie wieder fröhlich sein können. Wir machen uns sofort auf den Weg. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen. Wartet auf mich! Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Blieb mit seinen Pfoten in den Wassernäpfen stecken und schlitterte mit ihnen Richtung Air Patroller. Wahnsinn! Das macht Spaß! Hey, aber da hatte er die anderen schon von den Pfoten gerissen und auf seinem Kopf thronte einer der Wassernäpfe. So, heute bin ich der König im Schloss. Über eine Rampe liefen die Fellfreunde an Bord des Air Patrollers und direkt nach vorn in die Zentrale. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, meine Freunde. Heute fliegen wir gemeinsam nach Bellenburg. Jemand hat den Thron gestohlen und den Hund der Prinzessin. Und ein ungewöhnlicher Auftrag wie dieser flattert uns nicht jeden Tag ins Haus. Das klingt nach einer Pfotenmission. Also, Robohund, wir fliegen im Tarnmodus. Der Air Patroller nahm Kurs auf Bellenburg und niemand entdeckte ihn, als er eine Weile später über der großen Stadt kreiste. Dann flog der Robohund auf eine Brücke zu, die über den Fluss führte und an der kleine goldene Kronen blinkten. Ein rundes, beleuchtetes Podest erhob sich aus dem Wasser. Es war so groß, dass der Air Patroller durch die Öffnung in der Mitte schwebte und auf einer unterirdischen Plattform landete. Dann schloss sich die Öffnung wieder. Wir werden als erstes die Spezialausrüstung anlegen. Ryder und die Fellfreunde liefen zu dem runden, gläsernen Fahrstuhl der Unterwasserzentrale, der sie noch eine Etage tiefer brachte. Unterwegs schlüpften sie in die neuen Spezialanzüge. Schnuffinchen, die ihnen hinterhergeflogen war und sich nun neben dem Air Patroller versteckte, bemerkten sie nicht. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Also aufgepasst! Unser Spezialeinsatz ist es, den Thron und den Hund schnell wiederzufinden. Diese Schnuffinchen hackt immer irgendwas aus. Ich wette, wenn wir den Hund finden, finden wir auch den Thron. Na gut, dann suchen wir zuerst nach dem Hund. Und für diesen Einsatz brauchen wir... Rocky, du suchst den Thronsaal mit deinem Radargerät nach Hinweisen ab. Rocky rockt! Sky, du erkundest das Schloss und die Umgebung aus der Luft. Ja, ich bin der Flughund! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Der Robohund lief hinüber zu ihrem Einsatzfahrzeug, dem Mission Cruiser, der ein bisschen wie der Paw Patroller aussah und nahm die Spezialfahrzeuge an Bord. Dann sprangen alle Hunde hinein und schnallten sich an. So, Robohund, jetzt heißt es volle Kraft voraus. Der Weg hinaus führte durch einen unterirdischen Tunnel, dessen Ausgang sich in der Nähe des Schlosses befand. Keiner der Fellfreunde ahnte, dass Schnuffinchen in diesem Moment in den Air Patroller stieg und Balduin neu programmierte. Der Frosch war nämlich auch ein Computer. Ich hab's gewusst. Weil ich dich hab, kann ich den Air Patroller fliegen. Dann wollen wir mal fertig machen zum Start. In Schloss Bellenburg wurde die Paw Patrol bereits ungeduldig erwartet. Paw Patrol! Vom Grafen und der traurigen Prinzessin. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid, um den Thron und mein Hündchen wiederzufinden. Rocky, du untersuchst den Thronsaal von oben bis unten. Wird gemacht. Radargerät. Aufmerksam lief der kleine Mischling durch die Gänge des Schlosses. Also bis jetzt ist nichts Verdächtiges zu sehen. Oder vielleicht doch? Ryder, ich habe eine Geheimtür an der Decke entdeckt. Vielleicht sind die Throndiebe so entkommen. Danke, Rocky. Sky, Zeit dir das von außen anzusehen. Fang mit dem Schlossdach an. Ja, ich heb jetzt ab. Sky war gerade in der Luft, als Ryders Pawpad sich meldete. Das ist ja komisch. Ich bekomme gerade die Nachricht, dass der Air Patroller gestartet ist. Aber wer fliegt ihn? Sky umkreiste jetzt die Turmspitze des Schlosses. Ich sehe den Thron. Er steht auf dem Turm. Aber keine Spur von Schnuffinchen. Dafür aber von etwas anderem. Was macht der Air Patroller denn hier? Er flog genau auf sie zu und nahm den goldenen Thron an den Haken. Oh! Ryder! Der Air Patroller hat den Thron entführt! Flieg hinterher und wir finden raus, was los ist. Ja gut, mach ich. Sky nahm die Verfolgung auf und entdeckte zu ihrer Überraschung... Ryder, Schnuffinchen hat den Thron gestohlen. Ab sofort Königin Schnuffinchen bitte, denn jetzt bin ich im Besitz des Throns von Bellenburg. Und mein Autopilot Balduin fliegt mich ganz schnell in mein eigenes Königreich. Überall, wo ich lande, werde ich Königin sein. Die Prinzessin, die alles über Funk mit angehört hatte, traute ihren Ohren nicht. Schnuffinchen ist unmöglich. Sie wird heute Abend nicht am Bauch gekrault. Die Paw Patrol ist dir auf den Fersen, Schnuffinchen. Sky, bleib beim Air Patroller. Ich geb mir Mühe, aber der ist super schnell. Doch das war auch der Mission Cruiser, zu dem Ryder nun lief. Grober Hund, versuch sie nicht aus den Augen zu verlieren. Schon rasten sie über die Brücke, die über den breiten Fluss führte. Und auch Sky blieb dicht hinter dem Air Patroller. Zum Ärger von Schnuffinchen. Sie verfolgt uns, Captain Balduin. Wir müssen es irgendwie schaffen, den Hund abzuhängen. Ein Schlenker nach rechts reichte, um Sky aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie konnte ihren Flieger gerade noch abfangen. Alles in Ordnung, Sky? Ja, ist noch mal gut gegangen. Hast du gesehen, wohin sie fliegt? Ich glaube, sie fliegt nach Südwesten. Sky nahm nun Kurs auf den Mission Cruiser und war im Nu an Bord. Dort verfolgte Ryder aufmerksam das Signal ihrer fliegenden Zentrale. Also wie es im Moment aussieht, fliegt sie mit dem Air Patroller direkt in den Dschungel. Robohund, gib Gas! Ryder und die Paw Patrol kannten den Dschungel gut, denn dort lebten ihre Freunde Carlos und Tracker, die gerade ein großes Loch in den Boden buddelten. Ich hab zwar keine Schaufel, Carlos, aber ich helf dir trotzdem. Wozu hatte Tracker schließlich seine Pfoten? Tracker, ich weiß, du willst zu gern. Du bist ein Spürhund. Doch nun spitzte Tracker die Ohren. Ich höre etwas kommen. In der Luft. Ich kann nichts hören. Aber sehen. Oh, wow, ein Flugzeug. Du hast wirklich gute Ohren. Ist das nicht der Air Patroller? Ja, ich sehe das Abzeichen der Paw Patrol. Das ist ja toll. Sieht so aus, als wenn sie bei uns landen wollen. Nichts wie hin. Schnuffinchen lenkte den Paw Patroller zum Affentempel am Rande des Dschungels und ließ dort, genau vor dem Eingang, den gestohlenen Thron hinunter. Seid gegrüßt, meine treuen Untertanen. Ich bin Königin Schnuffinchen, eure neue Herrscherin. Verblüfft starrten die Äffchen Schnuffinchen an. Und als eure Königin befehle ich mir, eure kostbaren Edelsteine zu geben. Das Kostbarste, das die Affen hatten, waren Bananen. Na gut, ich nehme auch Bananen. Königin Schnuffinchen verdient die größte Bananensammlung auf der ganzen Welt. Also flitzten die Affen los und schleppten alle Bananen herbei, die sie finden konnten. Das ist nicht Ryder und auch keiner von unseren Freunden. Zur großen Verwunderung von Carlos und Tracker, die nun ebenfalls den Tempel erreichten. Aber das ist eindeutig der Air Patroller. Hier stimmt etwas nicht. Ich glaube, ich rufe Ryder mal an. Ryder, hier ist Tracker. Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Wir sind unterwegs in den Dschungel. Also, euer Air Patroller ist schon gelandet, beim Affentempel. Mit einem Hund, den wir nicht kennen. Danke für den Tipp. Behaltet Schnuffinchen bitte im Auge und sagt mir, was sie vorhat. Wir sind bald da. So wirklich zufrieden war die neue Königin mit ihren Untertanen allerdings nicht. Ich glaube, ich mag überhaupt keine Bananen. Aber dafür gefällt es mir, sie alle zu besitzen. Denn ich bin die Königin der Affen. Los, bringt mich in den Affentempel. Doch damit war Mara, die wahre Affenkönigin, überhaupt nicht einverstanden. Sie dachte gar nicht daran, jemand anderes in ihren Tempel zu lassen und versperrte Schnuffinchen den Weg. Was soll das heißen, dass du die Affenkönigin bist? Mara zeigte wütend auf ihre goldene Krone, an der Perlen blitzten. Gut, du hast die Krone, aber ich habe den Thron. Los, trag Königin Schnuffinchen in ihr neues Schloss. Gehorsam hoben die Affen den Thron hoch. Aber Mara und ihre Leibwache stemmten sich dagegen. So ging es hin und her und hin und her. Uiuiui, die Affen halten alle zu ihr, Carlos. Na los, springt euch mehr für eure Königin an. Also ging das Gerangel weiter. Doch nun erreichte auch die Paw Patrol den Tempel. Begeistert riss Mara die Pfoten hoch. Dadurch kam der Thron aus dem Gleichgewicht und stieß gegen einige Statuen, die sofort ins Wanken kamen. Und sie standen genau hinter den Affen. Vorsicht, Äffchen! Von den Felsen runter! Ryder, siehst du das? Wir müssen verhindern, dass die Statuen auf die Äffchen fallen. Das kriegen wir hin. Oh, die Paw Patrol. Königin Schnuffinchen gefiel das alles gar nicht. Wir müssen aus dem Königreich fliehen. Also, Affenvolk, auf zum Air Patroller. Doch davon ahnten Ryder und die Paw Patrol nichts. Los geht's, Tracker. Du bringst mit deinen Kabeln die Winde von Chase auf die Palme. Na, dann wollen wir mal. Tracker und Chase flitzten zum Tempel hinüber. Kabel! Dann schwang Tracker seine Kabel zu den Zweigen einer Palme hinauf, die genau neben dem Tempel stand. Und auch Chase machte sich bereit. Seilwinde! Tracker schnappte sich nun den Haken der Winde und zog sich dann an den Seilen zur Palme hinauf. Und auf der anderen Seite ließ er sich wieder herunter. Alles vorbereitet. Seilwinde einholen. Chase begann zu ziehen. Und dadurch bog sich die Palme immer weiter hinunter, bis sie genau vor den Statuen lag, die nun nicht mehr umfallen konnten. Danke, Ryder. Aber das Abenteuer war noch nicht vorbei. Seht ihr das? Schnuffinchen will abhauen! Tatsächlich, sie war bereits wieder an Bord des Air Patrollers. Aber Marshall war schon unterwegs, um sie aufzuhalten. Wahnsinn! Ich bin nicht mal gestolpert! Doch, jetzt, über eine Bananenschale, die Schnuffinchen ihm vor die Pfoten geworfen hatte. Nichts passiert! Der Air Patroller hob ab. Gibt's doch nicht. Sie ist schon wieder entwischt. Tut mir leid, Ryder. Ist nicht so schlimm. Das nächste Mal erwischen wir sie. Fahren wir los. Viel Glück, Paw Patrol. Macht's gut, Freunde. Der Mission Cruiser raste durch den Dschungel, als die Prinzessin sich meldete. Ryder, habt ihr meinen Thron schon gefunden? Ja, aber Schnuffinchen ist wieder mit ihm entwischt. So ein böser Hund. Die Hamburger heute Abend kann sie vergessen. Keine Sorge. Wir sind ihr auf der Spur. Sie ist mit dem Air Patroller nach Süden geflogen und ich weiß auch schon, wo sie hin will. In die Arktis. Seid gegrüßt, meine Untertanen. Wo die Pinguine, die dort lebten, ziemlich verwundert auf den Paw Patroller starrten und auf Schnuffinchen. Ich bin Königin. Sie rutschte samt Thron die vereiste Rampe hinunter und bekam zum Trost von den Pinguinen einen Fisch in den Mund gesteckt. Igitt, ich kann Fisch nicht ausstehen. Meine erste königliche Anweisung lautet, serviert eurer Herrscherin niemals Fisch. Und mein erster königlicher Befehl lautet, baut eurer über alles geliebten Königin ein Eisschloss. Das allerallerschönste Eisschloss, das es jemals am Südschnuffinchenpol gegeben hat. Und da die Pinguine sehr gerne mit Eis spielten, machten sie sich gleich an die Arbeit. Doch auch Jake und die Husky-Hündin Everest waren an diesem Tag im Schnee unterwegs. Hier ist es viel zu flach zum Snowboardfahren. Ja, aber hier kann man gut Pinguine beobachten. Ich glaube, dort drüben sind viele Pinguine zu Hause. Ja, ich weiß. Gleich neben dem Air Patroller. Der Air Patroller? Aber wo sind Ryder und die Paw Patrol? Und wieso stapeln die Pinguine Eisblöcke um den Hund? Ich ruf mal Ryder an und frag ihn. Ich begrüße inzwischen unseren neuen Freund. Jake sprang auf sein Skateboard und sauste über das Eis auf den Air Patroller und Schnuffinchen zu. Und noch etwas, vergesst nicht die Zugbrücke. Hallöchen, also ich bin Jake. Wo ist Ryder? Oh, er hat mir sein Flugzeug geborgt. Ich bin nämlich eine Königin, siehst du? Ich bewohne dieses königliche Eisschloss. Und ich befehle dir, du Riesenmensch, beim Bau mitzuhelfen. Du bist wirklich witzig. Na los doch, die Arbeit macht sich nicht von selbst. Na schön, wie du willst. Ich helfe immer gern. Everest hatte in der Zwischenzeit Ryder erreicht. Aha, so kommt der Air Patroller hierher. Dieses Schnuffinchen hat ihn euch weggenommen. Genauso wie den Thron von Bellenburg. Sie träumt davon, ihr eigenes Königreich zu haben. Kannst du uns helfen, Everest? Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Sehr gut, wir kommen sofort. Aber pass auf, dass Schnuffinchen nicht wegfliegt. Auf Jake und mich ist immer Verlass. Rocky? Heute habe ich eine ganz besondere Aufgabe für dich. Wir brauchen dringend eine Fernsteuerung für den Air Patroller. Du weißt ja, ich habe immer genug Ersatzteile dabei. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Der kleine Mischling machte sich sofort an die Arbeit. Genauso eifrig, wie die Pinguine Eisblöcke herbeischleppten. Ihr müsst es noch viel, viel größer bauen. Ich möchte das größte Eisschloss der Welt. Oh, hallo Everest. Willst du mithelfen, das Eisschloss zu bauen? Wie bitte? Ich spiele mit, weil ich rausfinden will, was sie vorhat. Auf jeden Fall nichts Gutes. Jake, dieser Hund hat den Air Patroller und den Thron gestohlen. Wir müssen sie beschäftigen, bis die Paw Patrol hier ist. Was soll das? Am Südschnuffinchenpol werden keine Schnatterpausen gemacht. Geht gleich weiter, Schnuffinchen. Königin Schnuffinchen oder Eure Majestät oder Königin. Los, wir schieben den Eisblock hin und sperren sie ein. Guter Plan. Pack mal mit an, Pinguine. Im Nu war der Eingang verschlossen. Hey, ich komme nicht raus. Ich befehle euch, eine hintere Schlosstür einzubauen. Tut uns leid, aber du bewegst dich nicht vom Fleck, bis die Paw Patrol hier ist. Das glaube ich wohl kaum. Greifarm! Auch Schnuffinchen trug eine Art Einsatzanzug und aktivierte den Greifer. Ein frischer Fisch für den ersten Pinguin, der eine Treppe baut, damit eure Königin fliehen kann. Für Fisch waren die Pinguine immer zu haben. Also sowas. Für Fisch machen die alles. Oh oh, ich glaube, das Schloss wird zu schwer für die Eisdecke. Pinguine, hört auf! Die Eisdecke bricht! Schnell weg von dem Schloss! Pinguine sollten keine Eisschlösser bauen. Die Pinguine sprangen beiseite. Bis auf einen. Komm, kleiner Pinguin, ich nehm dich mit. Jake hob das Tier hoch, als auch schon das Schloss zusammenbrach und langsam im Eis versank. Mein Thron! Ich rette ihn mit dem Air Patroller. Jake starrte ihr nach und umklammerte immer noch den Pinguin. Jake, Pinguine können im eiskalten Wasser schwimmen, du aber nicht. Oh, ja. Oh. Ein tiefer Riss zog sich durch das Eis zwischen seinen Beinen. Schnell rettete sich Jake auf eine Eisscholle. Nochmal gut gegangen. Ich hol dich ab. Das ist lieb, aber du musst Schnuffinchen aufhalten, bevor sie abhebt. Mir geht es gut, holt mich später ab. Der Plan war gut, also machte sich Everest bereit. Snowboard! Schon sauste sie über das Eis. Vorbei an dicken Eisschollen und hohen Schneewehen. Trotzdem kam sie zu spät. Der Air Patroller war bereits in der Luft. Daran konnte auch die Paw Patrol nichts ändern, die nun ebenfalls in der Arktis ankam. Tut mir leid, Ryder. Wir haben sie aufgehalten, solange es ging. Es war nicht völlig umsonst, Everest. Sie hat den Thron hier gelassen. Und der steckte mitten im Schnee. Freunde, die Eisscholle wird immer kleiner. Zuma, hol Jack mit deinem U-Boot ab. Ab ins Wasser! Der kleine Labrador zögerte keinen Moment. Tauchmodus! Jake, halte durch! Aber da hatte Zuma Jake bereits erreicht und warf ihm einen Rettungsring zu. Oh, danke. Dann drehte er wieder um und zog seinen Freund hinter sich her. Es ist fast wie Wasserskifahren. Nur viel, viel kälter. Ja. Ja. Geschafft, ihr gut gemacht. Jake hatte gerade wieder festen Boden unter den Füßen, als auch der Air Patroller plötzlich wieder im Anflug war. Unter sich einen dicken Greifarm. Schnuffinchen kommt zurück, um sich den Thron zu schnappen. Auf dem es sich einer der Pinguine gemütlich gemacht hatte. Und den armen Pinguin nimmt sie dann gleich mit? Everest, auf das Snowboard, rette den Pinguin. Wird gemacht. Die Husky-Hündin erreichte den Thron genau zur selben Zeit wie der Air Patroller. Schnell, Pinguin, spring auf! Der Pinguin sprang, der Greifer des Air Patrollers griff zu und flog mit dem Thron davon. Wenigstens geht der kleine Pinguin nicht mit Schnuffinchen auf die Reise. Ja, aber die kleine Hundediebin entkommt mit dem Thron. Keine Sorge. Rocky, ist die Fernsteuerung schon fertig? Ja, wir haben es geschafft. Marshall, du bringst die Fernsteuerung mit deinen Superwasserdüsen hoch zum Air Patroller. Superwasserdüsen! Marshall fuhr die Düsen aus. Na dann zeig mal, was du kannst. Rubble warf das Empfangsgerät der Fernsteuerung in die Luft. Marshall setzte das Wasser in Gang, das Gerät wurde hochgeschleudert und heftete sich an die Unterseite des Air Patrollers. Große Klasse, gut gemacht. Rocky, du bist dran. Bring den Air Patroller zurück. Ich versuch's, Ryder. Rocky legte nun seine Pfote auf die Fernbedienung, die mit dem Empfangsgerät verbunden war, und übernahm die Steuerung. Es funktioniert! Und tatsächlich, der Air Patroller wendete. Captain Balduin, du fliegst in die falsche Richtung. Aber der war das nicht. Die Paw Patrol muss was gemacht haben. Na gut, dann fliege ich eben selbst. Wow! Oder auch nicht, denn nun steuerte Rocky den Air Patroller im Kreis herum. Daraus wird leider nichts, Schnuffinchen. Die Paw Patrol steuert jetzt den Air Patroller. Schon gut, ist ja gut. Ich gebe auf. Aber der Gruselflug soll endlich aufhören. Schnuffinchen war ziemlich schwindelig geworden, denn der Air Patroller hörte nicht auf, sich zu drehen. Ich glaube, wir können nach Bellenburg zurückfliegen. Der Graf und die Prinzessin hielten es vor Spannung kaum noch aus. Noch keine Spur von der Paw Patrol und auch nicht von meinem schönen Thron. Doch das änderte sich. Das ist der Air Patroller mit meinem Thron! Und hier kommt auch schon der Einsatzwagen. Der bremste. Die Rampe öffnete sich und die Fellfreunde stürmten ins Freie. Na dann los, Rocky. Fertig zur Landung. Also steuerte der kleine Mischling den Air Patroller zurück Richtung Boden. Auch wenn er ihn versehentlich noch ein paar Mal im Kreis herumfliegen ließ. Hoppla, ist keine Absicht gewesen. Jetzt setzte der Greifer den Thron ab. Dann landete das Flugzeug. Erleichtert ließ Rocky die Fernbedienung los. Und Schnuffinchen erschien auf der Rampe. Seid gegrüßt, meine treuen Untertanen. Ich bin Königin. Aber da lag sie bereits im Burggraben. Ihr war wirklich sehr schwindelig. Mit einem Fisch im Mund tauchte sie wieder auf. Wenn ich etwas nicht mag, dann ist es Fisch. Doch die Prinzessin hatte Mitleid mit ihrer pitschnassen Hündin. Mein armes, pitschnasses Schnuffinchen, komm her! Schnell zog sie die Throndiebin aus dem Wasser und sperrte sie zur Strafe in ihr Hundehäuschen. Wenig später stand der Thron wieder da, wo er hingehörte. im Thronsaal. Das nenne ich ein königliches Lächeln, Eure Hoheit. Vielen Dank, dass ihr den Thron gerettet habt. Jetzt hat die Prinzessin wieder allen Grund, fröhlich zu sein. Und wenn Sie mal wieder ein königliches Problem haben, Graf von Bellenburg, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Cheese reicht. Nur mein Schnuffinchen sagt was anderes. Sie sagt, es tut mir leid. Cheese! Es tut mir leid. Ein bisschen.